Dies ist eine Geschichte, die ich im Jahre 1938 meinen Schülern in Summerhill erzählt habe. Die Geschichte ist also ein bisschen veraltet, aber manche besseren Geschichten sind das auch. Die Schatzinsel zum Beispiel oder Robinson Crusoe. Ich habe versucht, mich dem Geschmack meiner Zuhörer anzupassen und dabei festgestellt, dass ihnen der Sinn hauptsächlich nach Blutbädern und Donnergrollen stand. Folglich ist diese Geschichte ziemlich gewalttätig. Für diejenigen, die noch nie etwas von Summerhill gehört haben, es ist eine Schule, in der Freiheit und Selbstverwaltung praktiziert werden. Die Lehrer besitzen keine Würde, sie verlangen keinen Respekt. Ich bin für jeden in der Schule, für Lehrer, Angestellte, Schüler, schlicht Neil, ohne Mister. Eines in der grünen Wolke ist neu, dass die Kinder nach jeder Fortsetzung laut ihre Kommentare von sich geben. Na komm schon, Neil. Komm, Neil, erzähl schon. Dem fällt bestimmt nichts ein. Du wolltest uns noch so eine Geschichte von Pycraft, dem Millionär, erzählen. Oh ja, wir sind die letzten Menschen auf der Erde. Alle starben, nur wir nicht. Und rings um uns verfaulen die Leichen. Na, vielen Dank. Wir können sie ja beerdigen. Oder verbrennen. Das wäre noch das Beste. Nein, ich werde euch die Geschichte vom letzten Menschen auf der Erde erzählen. Oh ja. Sie heißt Die grüne Wolke. Es war ein wunderschöner Sommermorgen und Neil hatte seine Unterrichtsstunden auf den Tennisplatz verlegt. Jean piekte ihm ihren Bleistift in die Rippen. Davon wachte er auf. »Telegramm für dich«, sagte sie. Neil nahm es dem rotbackigen Telegrammboten aus der Hand. »Keine Rückantwort«, sagte Neil abwesend, nachdem er das Telegramm noch einmal gelesen hatte. Dann sah er auf seine Uhr. »Himmel, er muss jeden Augenblick hier eintreffen«, rief er aufgeregt. »Wer?« fragte Gordon. »Pycraft«, sagte Neil. »Er kommt mit seinem neuesten Luftschiff nach Summerhill.« »Still, ich höre das Brummen der Motoren.« »Sicher eine Hummel«, meinte David mürrisch. Und es war auch eine Hummel. Aber 10 Minuten später kam ein silbernes Luftschiff in Sicht und landete sanft auf dem Hockeyplatz, wie ein Schwan auf einem See. Alle rannten darauf zu, der dicke Pycraft öffnete die enge Tür und die Kinder halfen ihm, sich herauszuzwängen. »Tadellos«, rief er. »Hallo Neil, alter Knabe, hallo Kinder!« Er sah sie prüfend an. »Eine neue Generation, wie ich sehe, aber sicher mit genauso viel Flausen im Kopf wie die vorige.« »Warum sind Sie hergekommen?« fragte Neil. »Was führt Sie zu uns?« »Verschiedenes«, sagte Pycraft. »Ich habe es satt, immer nur Geld zu verdienen. Ich will Abenteuer erleben.« »Kannibalen«, sagte Evelyn träumerisch. Pycraft schüttelte den Kopf. »Nein, dafür sind Neil und ich jetzt schon zu alt«, sagte er traurig. »Wir haben nicht mehr den nötigen Schneid. Wir beide sind alt und grau.« »Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie Abenteuer erleben wollen«, sagte Robert vorwurfsvoll. »Gibt es denn überhaupt Abenteuer ohne Kannibalen und Piraten?« »Oh, es gibt noch viele andere Abenteuer«, sagte Pycraft. »Wissenschaftliche zum Beispiel. Ich habe mir dieses Luftschiff extra dafür bauen lassen. Es hat mich $1,000,000 gekostet. Ich will damit sämtliche Höhenrekorde brechen.« »Aber warum haben Sie das nicht in Amerika getan?«, fragte Betty. »Weil ich wusste, dass mein alter Freund Neil und die Kinder hier mir gern dabei helfen würden«, sagte Pycraft. Die Kinder kreischten vor Freude. Neil lächelte gequält. »Sehr nett von Ihnen, dass Sie an uns gedacht haben, Pycraft«, sagte er. »Aber ich für meinen Teil, ich fürchte, ich kann nicht mitkommen. Ich bin heute Nachmittag mit Watson zum Golf verabredet und außerdem will ich unbedingt den Film mit den Marx Brothers sehen und...« »Feigling«, murmelte Evelyn empört. »Hoffnungsloser Feigling«, sagte David. »Aber eigentlich brauchen wir ihn gar nicht. Was meinst du, Michael?« Michael kratzte sich am Kopf. »Stimmt. Aber wer liest dann die mathematischen Instrumente ab, wenn Neil nicht mitkommt? Und wer liest sie ab, wenn er mitkommt?« fragte Betty zuckersüß. »Pycraft wird doch wohl seine eigenen Instrumente ablesen können«, sagte Neil aufgebracht. »Außerdem gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb ich nicht mitkommen kann. Mir fällt nämlich gerade ein, dass sich für heute Nachmittag der Mann vom Finanzamt angesagt hat.« »Dann ist ja alles klar«, grinste Pycraft. »Kommen Sie schon, ich verspreche Ihnen, dass wir erst wieder runterkommen, wenn er weg ist.« Und mit sanfter Gewalt schob er Neil ins Luftschiff. Die Kinder kletterten hinterher und schließlich zwängte sich auch Pycraft ächzend und stöhnend hinein. Als er wieder zu Atem gekommen war, erklärte er den Flug. Jeder von euch hat eine Sauerstoffmaske. Wir steigen und steigen, und wenn euch der Atem knapp wird und ihr rot im Gesicht werdet, dann bedeutet das, dass die Luft zu dünn zum Atmen ist. Dann müsst ihr eure Masken aufsetzen, und wie ihr sehen werdet, hat jede Maske ein Mikrofon, sodass wir auch noch in sehr großer Höhe miteinander sprechen können. Alles klar? Alle nickten. Ein großes Abenteuer, sagte Pycraft. Ganz schön schwach, sagte Robert. Typisches Altmännerabenteuer. Neil warf ihm einen langen Blick zu. Unsere augenblickliche Flughöhe beträgt etwa 3,2 Kilometer, sagte er dann. Und wenn Robert ein richtiges Abenteuer haben will, braucht er nur auszusteigen und mit dem Fallschirm nach Summerhill hinunter zu segeln. Robert starrte in die Tiefe. Hui, und wenn er sich nicht öffnet? Du würdest überhaupt nichts spüren, sagte David gelassen. Nur ein Bums. Ich möchte bloß wissen, ob sich deine Beine in den Boden bohren, wenn du mit den Füßen zuerst aufprallst. Wahrscheinlich schon ein bisschen, meinte Gordon nachdenklich. Aber bestimmt bohren sich deine Oberschenkelknochen durch den ganzen Körper und kommen am Hals heraus. Aufhören, schrie Jean kläglich. Es ist gemein, so zu reden, wenn man so hoch in der Luft ist. Dann zog ein grimmiges Lächeln über ihr Gesicht. Trotzdem wäre es ganz interessant, wenn man wüsste, wie Robert aussieht, wenn er ein paar Kilometer gefallen ist. Sie blickte suchend in der Kabine umher. »Wo sind die Fallschirme, Pycraft?« Pycraft erbleichte. »Mon Dieu!« rief er. »Dieser Idiot von Chauffeur hat vergessen, sie an Bord zu schaffen.« Alle erbleichten, bis auf Neil, der nicht mehr bleicher werden konnte. »Aber es besteht überhaupt keine Gefahr«, sagte Pycraft, »nicht die geringste. Das heißt, wenn die Luft nicht so dünn wird, dass sie dünner wird als das Helium in unserem Ballon, denn dann platzt natürlich der Ballon und...« »Und was?« fragten sie atemlos. »Wenn ich aufklatsche, gibt es ein größeres Loch als bei euch«, sagte Pycraft grinsend, und sein Grinsen gab den Kindern wieder Mut. »Unsere Höhe beträgt jetzt 16 Kilometer«, sagte Neil und setzte seine Sauerstoffmaske auf. Die anderen folgten seinem Beispiel. Plötzlich schrie Evelyn, die nach unten geblickt hatte, auf. »Guckt mal, die Wolken da unter uns sind ganz grün. Ich dachte immer, von oben wären sie blitzweiß.« »Äußerst merkwürdig«, sagte Pycraft. »Fata Morgana«, sagte Bunny, »so wie man in der Wüste manchmal Oasen und Palmen und so sieht.« »Quatsch«, sagte Neil, »das ist keine Fata Morgana, das ist...« »Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt hoch genug sind und ich wieder hinunter will.« Pycraft blickte auf den Höhenmesser. »27,1 Kilometer«, sagte er. »Nicht übel, ich wollte eigentlich auf 50 kommen, aber heute können wir das ohne Fallschirme nicht riskieren. Also gehen wir runter.« Er betätigte einen Hebel und sie verloren rasch an Höhe. »Da! Jetzt sind die Wolken wieder weiß«, rief Jean, als sie sich ihnen näherten, und im nächsten Augenblick waren sie in dichten weißen Wolken. Eine Stunde später landeten sie auf dem Hockeyplatz. »Gerade rechtzeitig zum Tee«, rief Bunny und spurtete zum Speisesaal hinüber. Die anderen Kinder rannten hinterher, während die beiden alten Männer ihnen langsam folgten. Corkhill, der Chemielehrer, stand an die Eingangstür gelehnt. »Hallo, Corks«, sagte David. »Gibt's noch Tee?« Corks reagierte nicht. Ihm war nicht anzumerken, ob er die Frage überhaupt gehört hatte. »Gibt es noch Tee?« wiederholte David und packte Corks ungeduldig am Arm. Der Arm brach ab. David hatte ihn in der Hand und ließ ihn kreischend fallen. In diesem Augenblick kamen Pycraft und Neil hinzu. Entgeistert blieben sie stehen. Neil nahm Corks bei der Schulter und schüttelte ihn ein wenig. »Was ist los, Corks?« fragte er. Corks Kopf rollte in den Kies. Daraufhin rannten sie alle wild davon wie verschreckte Kaninchen und verkrochen sich im Gebüsch. Gordon sagte, »Habt ihr bemerkt, dass er gar nicht blutete? Der Arm sah aus wie blanker Stein.« »Gestern bat er mich um sein Gehalt und sagte, er sei blank«, sagte Neil. »Corks war eigentlich immer...« Neil wollte noch etwas sagen, ließ es aber, als er Evelyns wütende Miene bemerkte. »Der arme Corks ist tot und du machst dir Witze«, sagte sie. »Was sollen wir hier noch?«, sagte Robert. »Corks oder nicht, ich habe Hunger. Wer kommt mit?« Und er startete zur Küche. Die anderen trabten hinterher. Maisie, die Köchin, stand über den Herd gebeugt. »Tee«, sagte Robert, »was ist eigentlich mit Corks passiert?« Maisie gab keine Antwort. David bückte sich und zog sie aus Spaß am Fuß. Schon hatte er den Fuß in der Hand. Die Mädchen kreischten, die Jungs brüllten, Neil und Pycraft ließen sich schwer auf einen Stuhl sinken, auf einen und denselben Stuhl, was sich sehr nachteilig für Neil auswirkte, der sich zuerst gesetzt hatte. »Was hat das alles zu bedeuten?« ächzte Bonnie. »Vielleicht gibt es noch mehr«, meinte David hoffnungsfroh. Die Kinder stürmten durch die Schule. Ja, alle waren zu Stein geworden. »Wie schrecklich«, kicherte Betty. »Aber komisch ist es auch. Seht euch den alten Chad an.« Der sah wirklich hübsch aus. Er hatte auf dem Golfplatz trainiert und dort stand er nun mit durchgezogenem Schläger. Eine bärtige Statue. »Bildschön«, sagte Pycroft. »Furchtbar«, sagte Neil. »Unmögliche Armhaltung.« Die Suche nach Statuen wurde fortgesetzt. Davis stellte, wie erwartet, den Ruhenden dar. Ole Herman, und auch das überraschte sie nicht, war beim Essen. Gerade als er sich ein riesiges Stück Brot in den Mund schob, war er versteinert. Michael rettete das Brot. »Aber warum sind wir nicht auch zu Stein geworden?« fragte Jean plötzlich. Niemand wusste es. »Ich weiß«, sagte David. »Die grüne Wolke. Es muss eine Wolke gewesen sein, die jeden in Stein verwandelt hat.« »Klingt einleuchtend«, nickte Pycroft. »Augenblick mal«, er deutete auf eine Katze, die eben um die Ecke kam. »Hier erhebt sich nur die Frage, warum die Katze nicht auch zu einer Statue geworden ist, wenn diese Wolke versteinernde Eigenschaften hatte.« »Und ich höre einen Hahn krähen«, sagte Robert. »Was meinst du, Neil?« Neil machte ein weises Gesicht. »Ich glaube, David hat recht. Wir waren über der Wolke. Und wahrscheinlich sind wir jetzt die letzten lebenden Menschen auf der Erde. Offenbar hatte die Wolke also keinen Einfluss auf Tiere.« »Wie gut«, bemerkte Betty, »sonst müssten wir verhungern. Die letzten lebenden Menschen auf der Erde. Schrecklich.« »Herrlich«, sagte Evelyn, »jetzt können wir uns alles, was wir wollen, aus den Läden holen.« »Jawohl«, rief Michael, »und die ganzen Autos und Flugzeuge und, Mensch, was ein Ding, das ist ja ganz einsame Sahne, ist das. Ich gehe gleich mal zu Coates.« Sie machten sich auf den Weg zu Coates Laden und Fortsetzung folgt in Kürze. »Eine gute Geschichte. Dein Glück, Neil.« »Du hast sie natürlich alle zu Stein werden lassen, damit sie nicht stinken, nicht wahr?« »Keine schlechte Idee, aber doof.« »Wieso doof?« »Weil so eine Wolke doch auch alle Tiere versteinern würde.« »David hat recht. Mir wäre eine Geschichte lieber, die auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus richtig ist.« »Ja.« »Aber sie ist ja vom wissenschaftlichen Standpunkt aus richtig.« »Wieso?« »Eine Wolke könnte Menschen durchaus etwas antun, ohne den Tieren etwas anzuhaben.« »Wieso das denn?« »Nun, es ist nämlich so...« »Kein Schimmer hat der Mann.« »Selber keinen Schimmer. Denk an Masern. Kriegen Katzen Masern? Kriegen Kaninchen Kinderlähmung? Schon mal eine Kuh mit Ziegenpeter gesehen? Wenn Tiere nicht von menschlichen Krankheiten befallen werden, warum sollte eine menschliche Wolke sie befallen?« »Aber es war ja gar keine Wolke da.« »Okay, wenn keine Wolke da war, dann gibt's auch keine Geschichte.« »Neil ist ja nur sauer, weil wir seine Geschichte kritisieren. Wir wollen mal nicht so sein und ihn die Wolke durchgehen lassen.« »Ja, ja, okay.« Der Überfall auf Coates Laden ließ die Kinder die Außenwelt für eine Weile vergessen. Gegen Abend jedoch klangen die Nachwirkungen der im Übermaß genossenen Süßigkeiten ab. Sie saßen in Neils Zimmer und diskutierten die Lage. »Ich finde es ja furchtbar traurig, dass die anderen alle so jämmerlich umgekommen sind«, sagte Michael strahlend. »Aber es macht doch großen Spaß, ganz allein auf der Welt zu sein.« »Falls wir wirklich allein auf der Welt sind«, sagte Neil, »wir wissen es ja nicht sicher.« »Das lässt sich leicht feststellen«, sagte Betty und schaltete das Radio an. Sie drehte an den Knöpfen. Berlin, Moskau, Warschau, Rom. Der Apparat gab keinen Ton von sich. »Versuch es mal auf Kurzwelle mit Amerika«, schlug Bunny vor. Aber auch Amerika schwieg. »Hurra«, brüllte David. »Wir sind wirklich die Einzigen auf der Welt. Fantastisch!« Da ging das Licht aus. »Genau«, bemerkte Pycroft trocken, »wie du ganz richtig sagtest. Fantastisch!« fantastisch. Die Kraftwerke haben noch so lange weitergearbeitet, wie die Öfen brannten. Bevor du dich vor Freude darüber überschlägst, dass wir die einzigen Menschen auf der Welt sind, mach dir lieber klar, kein Licht, kein Radio, kein Telefon, nichts zu essen. Essen? Fragte Gordon. Ja, was ist denn mit all den Geschäften? In Leaston gibt's jede Menge Fressalien. Brot, Fleisch. Das Zeug wird bald verderben, meinte Robert nachdenklich. Aber wir könnten ja auf die Jagd gehen. Oder vom Gemüse leben und so, schlug Jean vor. Wir machen's einfach wie die Kaninchen. Oder wie die Kannibalen, warf Neil ein und Pyecraft blickte besorgt auf seinen Bauch. Wie dem auch sei, fasste David philosophisch zusammen, das Nahrungsproblem können wir später lösen. Vergesst nicht, dass es tonnenweise Konserven im Lande gibt. Aber keine Vitamine, bemerkte Gordon. Wenn es zum Schlimmsten kommt, fahren wir nach Spanien und essen Apfelsinen. Am nächsten Morgen holten sie sich, was sie brauchten, aus der Metzgerei. Nach 3 Tagen begann das Fleisch zu riechen. Die Kühlschränke funktionierten nicht, weil es ja keinen Strom gab. »Das Essen macht mir weniger Sorgen«, sagte Robert stirnrunzelnd, »wenn man bloß wüsste, was man mit all den Statuen anfangen soll. Ständig fällt man drüber. Man sollte sie wirklich irgendwo abstellen. Ich schlage vor, wir eröffnen eine Art Kunstgalerie auf dem Hockeyplatz.« »Sie würden sich noch besser machen, wenn sie die Auffahrt säumten«, sagte Betty. »Die Köpfe fallen dauernd ab«, sagte Michael. Aber wenn wir etwas Zement anrühren, ließe sich das leicht beheben. Sie karrten die steinernen Leichen zur Einfahrt und stellten sie in Reih und Glied auf. Corkhills Kopf fiel immer wieder ab. Michael mischte etwas Zement, holte sich eine Kelle und behob den Schaden. Später entdeckte Neil, dass Michael Corks den falschen Kopf aufgesetzt hatte, den Kopf der kleinen 4-jährigen Nona. Chad ließen sie in seiner malerischen Golfhaltung auf dem Rasen stehen. Es dauerte nicht lange, und schon hatte sich ein Sperling in seinem Bart ein Nest gebaut. Inzwischen waren die Kinder ausgeschwärmt, um die Gegend zu erkunden. Die Straßen waren fast unpassierbar, die Kraftfahrer hatte es am Steuer ereilt, Autos hatten sich überschlagen, waren in Hecken gerast und an Mauern zerschellt. Bei der Eisenbahn war es ähnlich. Züge mit steintoten Lokführern waren mit anderen Zügen zusammengestoßen, die Trümmer verstopften jede Strecke. Niedergeschlagen kamen die Kinder zurück. »Wir können alle Rolls-Royce der Welt haben«, sagte Bunny kläglich, »aber sie nützen uns nichts. So lustig ist es wohl doch nicht, allein auf der Welt zu sein.« Aber die Autos erwiesen sich trotzdem als nützlich. Die Kinder schafften so viele herbei wie möglich. Nachts ließen sie den Motor laufen und hatten elektrisches Licht. Die Jungs, erfindungsreich wie sie waren, legten von den Wagen Kabel ins Haus. Benzin gab es an den Tankstellen in Hülle und Fülle, obwohl es zunächst nicht einfach war, das Zeug aus den elektrisch betriebenen Zapfsäulen zu kriegen. Eines Morgens stand Pyecraft an der Eingangstür und schnupperte missvergnügt. »Ich habe das Gefühl, diese verdammte Wolke kommt zurück«, sagte er. Michael schnupperte ebenfalls. »Ich weiß, was es ist, Pyecraft. In der Stadt verfault das Fleisch. Mir nach, Männer! Wir müssen etwas unternehmen.« Die Kinder gingen in die Stadt und lösten das Problem auf denkbar einfache Weise. Sie überfluteten die Fleischerläden mit Benzin und steckten sie in Brand. Sehr zu Nils Verdruss zündeten sie auch das weiße Rössel an. »Warum habt ihr das bloß getan?« fragte er mit Tränen in den Augen. »Weil du mit Pyecraft so oft einen Heben gehst«, sagte Betty. »Und wenn wir kein Fleisch haben, braucht ihr auch kein Bier.« Später wird sich noch zeigen, dass Neil Betty dieses Verbrechen nie verzieh. »Schlachten wir ein Tier«, meinte Neil. Der Vorschlag wurde angenommen. Am nächsten Tag fanden sie eine verirrte Kuh und trieben sie in die Garage. Dort betrachteten sie das Tier voller Verlegenheit. »Wie schlachtet man denn gleich noch eine Kuh?« fragte David. »Wenn wir einen Revolver hätten.« »Im Luftschiff habe ich ein paar Revolver«, sagte Pyecraft. David lief hin und kam mit einer schweren Maschinenpistole zurück. »Genau zwischen die Augen zielen«, sagte Robert. »Okay«, sagte David gelassen. Er stand direkt vor der Kuh und zielte lange und sorgfältig. Ping! Die hintere Fensterscheibe zersplitterte. Die Kuh glotzte David ziemlich betrübt an und keute wieder. David warf die Maschinenpistole hin. »Ich bring's nicht über mich«, sagte er schluchzend. Und Robert hob die Maschinenpistole auf. Aber auch er brachte es nicht übers Herz, die Kuh zu erschießen. Und schließlich waren alle der Meinung, dass Hausschlachten nicht das Richtige sei. Sie stellten aber fest, dass sie Kaninchen und Rebhühner schießen konnten, ohne ihr Gewissen zu belasten. Und auch eingemachtes Obst und Lachs in Dosen waren schließlich nicht zu verachten. Dann wurden plötzlich die Hunde zu einem Problem. Sie hatten schon vorher streunende Hunde beobachtet, die überall hungrig herumschnüffelten. Aber erst als der Schäferhund von den Colliers, Jean, anfiel, wurde ihnen klar, dass die Hunde allmählich verwilderten. Auch die Katzen vergaßen, dass sie zahme Haustiere waren. Im Augenblick waren sie aber noch keine Gefahr. »Katzen«, sagte Michael, der es mit Wissenschaft hatte, »sind Einzelgänger. Sie werden nie eine echte Gefahr darstellen. Der Hund aber stammt vom Wolf ab und bald werden die Hunde in Rudeln herumlaufen. Denkt an meine Worte!« Genau so geschah es. Als Betty eines Tages Brombeeren pflückte, fiel sie ein Hund an und biss sie ins Bein. Wir wissen nicht, ob dieser Hund den anderen berichtete, Menschenblut sei süß, aber seitdem umkreisten die wilden Hunde die Schule. Gierig hingen ihre roten Zungen heraus. Nicht einmal tagsüber konnte man sich unbewaffnet hinauswagen. Da die Waffen nicht für alle reichten, flogen Pycroft und David mit dem Luftschiff nach London und kehrten mit einem Haufen Waffen und Munition zurück. Sie hatten sogar das Heeresarsenal in Woolwich aufgesucht und von dort 6 der modernsten Maschinengewehre mitgebracht. »Und jetzt«, sagte Bunny grimmig, »werden wir den Hunden den Krieg erklären. Kampf bis zum letzten Blutstropfen!« Sie entwarfen einen Schlachtplan. »Ich finde«, sagte Bunny, »wir sollten mit einem Köder arbeiten. Neil zum Beispiel. Nach Einbruch der Dunkelheit schicken wir ihn hinaus aufs Feld. Und sobald die Hunde ihn wittern und anfallen, machen wir sie mit den Maschinengewehren fertig. Höchst einfach, meint ihr nicht auch?« »In der Tat«, sagte Neil. »Nur ein Genie konnte auf diesen Einfall kommen. Die Sache hat nur den einen Haken, dass ich nicht am stärksten rieche.« »Ich schlage vor, dass Bunny geht und ein Geräusch wie ein Hundekuchen von sich gibt. Dann halte den Mund«, brüllten die Kinder. Man brauchte gar keinen Köder. Am nächsten Abend ging Evelyn in die Garage, um die Kuh zu melken. Auf dem Rückweg fiel der Schäferhund sie an und schleppte sie zwischen den Zähnen fort. Sie schrie um Hilfe und das Menschenrudel stürzte aus der Schule. Der Hund lief auf den Wall zu, die anderen Hunde erwarteten ihn und folgten hechelnd ihrem Anführer. »Nicht schießen«, keuchte David, der die Kinder anführte. »Wir könnten Evelyn treffen. Wir müssen es auf ein Handgemenge ankommen lassen.« »Hunde haben keine Hände«, warf Betty ein, die sich ärgerte, weil Evelyn die Heldin des Tages war. Da schrie Evelyn wieder, und Betty ärgerte sich schon nicht mehr so sehr, dass sie nicht die Heldin des Tages war. Die Kinder holten auf, der Schäferhund ließ seine Beute am Waldesrand fallen und stellte sich dem Kampf. Hinter ihm drängten sich mit gesträubtem Fell die anderen Hunde und knurrten. David, der Anführer, zögerte einen Augenblick. Dann sprang er auf den Schäferhund zu und ließ den Griff seines Revolvers auf den Hundeschädel sausen. Die Bestie fletschte die Zähne und fiel ihn an. David ging zu Boden, der Schäferhund lag auf ihm. Ein Collie klammerte sich an seine Beine, ein Bullterrier schnappte nach seinem Arm, die Schlacht war entfesselt, die Hunde waren in der Überzahl, etwa 10-1. »Zieht Evelyn aus dem Schussfeld«, schrie Neil, »dann mähe ich sie alle nieder.« Gordon und Bunny zerrten sie beiseite, Michael befreite David. »Und jetzt voll hinein«, schrie Neil grimmig und drückte den Abzug durch. »Nichts.« »Ich habe den falschen Ladegurt«, keuchte Neil. »Nehmt die Revolver!« Es war prachtvoll. Eine erstklassige Schießerei, ganz fabelhaft. Von 60 Hunden töteten sie einen und verwundeten 2. Der Schäferhund floh, nachdem er sich ein ordentliches Stück aus Davids Hintern gerissen hatte. Von diesem Tage an mieden die Hunde Summerhill. »Den haben wir gehörig eingeheizt«, sagte David geschwollen. »Nein«, sagte Neil, Ihr habt ihn nicht eingeheizt. Die Sache war anders. Der Hund, der Betty gebissen hat, hat den anderen erzählt, wie köstlich Menschenblut ist. Als aber der Schäferhund eine Portion von dir im Maul hatte, wurde ihm klar, dass der andere Hund ein verdammter Lügenbold war. Seitdem lässt uns das Rudel in Frieden. Neil blickte aus dem Fenster. »Seht mal«, fuhr er fort, »wie sie da mit eingezogenen Schwänzen und hängenden Kiefern herumschleichen, schwer enttäuscht, dass es sich nicht lohnt, Menschenblut zu schlabbern.« David war mit dieser Erklärung nicht einverstanden, während Betty sie interessanterweise ganz einleuchtend fand. »Mädchen sind wahrscheinlich süßer als Jungs«, sagte sie und grinste breit. Nachdem die Prügelei zwischen den beiden vorbei war und David sich entschuldigt hatte und Betty gesagt hatte, dass nur Feiglinge Mädchen schlagen, prügelten sie sich aufs Neue. Pycroft sagte, in seiner Jugend, schlief aber ein, bevor er mitgeteilt hatte, was in seiner Jugend. »Seid friedlich«, sagte Neil, »wir haben das Hundeproblem gelöst und nähern uns jetzt herrlichen Zeiten süßen Friedens.« »Ratatata«, schmetterte Michael. »Was soll das heißen?«, fragte Neil drohend. »Ratten soll das heißen«, sagte Michael würdevoll. »Und wenn ich Ratten sage, meine ich Ratten.« »Wieso Ratten?« »Seid ihr denn alle blind?«, sagte Michael. »Habt ihr nicht gemerkt, wie frech sie in letzter Zeit werden? Mein Vater sagt immer, wenn eines Tages die menschliche Zivilisation zugrunde geht, sind Ratten die einzigen Lebewesen, die eine neue Zivilisation aufbauen können.« Sie sind intelligenter als alle anderen Tiere. »Ich glaube nicht, dass wir mit den Ratten viel Ärger haben werden«, meinte Pycroft. »Schließlich sind sie Parasiten des Menschen. Sie leben von dem, was die Menschen wegwerfen.« »Und warum gibt es gerade jetzt so viele?« »Wenn ihr mich fragt«, ließ sich der weise Gordon vernehmen, »liegt es daran, dass die Katzen in die Wälder gezogen sind und hauptsächlich von Vögeln leben. Und Hunde machen sich nichts aus Ratten, wenn sie Schafe, Rinder und Pferde reißen können. Mit den Ratten werden wir leicht fertig. Es wäre was anderes, wenn wir es mit Löwen und Tigern zu tun hätten. Die wilden Tiere im Zoo dürften allerdings inzwischen verhungert sein. Da haben wir Glück gehabt, wenn ihr mich fragt.« »Da du gerade davon sprichst«, sagte Jean, »ich glaube, ich habe gestern Nacht einen Löwen brüllen hören.« Alle schwiegen betroffen. »Unmöglich«, sagte Betty unsicher. »Völlig ausgeschlossen«, sagte Michael. »Was meinst du, David?« David betrachtete eingehend die Wand. Dann sagte er leise wie zu sich selbst, »Sie können doch nicht so weit nach Norden gekommen sein.« »Was meinst du damit?« Alle schrien gleichzeitig. David bekam einen roten Kopf und sah Pycroft an. »Was ist das für ein Geheimnis?«, fragte Neil ungeduldig. »Sagen Sie es Ihnen, Pycroft«, bat David nervös. Pycroft lachte verlegen. »Es war unser Geheimnis. Wir sind doch neulich nach London geflogen, um die Maschinengewehre zu holen. Und da haben wir furchtbare Schreie gehört, die aus dem Zoo kamen. David hatte Mitleid mit den hungrigen Tieren und sagte, wir können sie nicht so verhungern lassen. Wir müssen sie befreien, damit sie Nahrung finden können. Ich versuchte es ihm auszureden, aber er blieb hartnäckig. Was sollte ich machen? Ich habe ihn im Zoo abgesetzt und bin alleine nach Woolwich geflogen, um die Maschinengewehre zu holen.« Neil funkelte David an. »Soll das heißen, dass du absichtlich die wilden Tiere freigelassen hast?« »Genau«, sagte David trotzig. »Auf fein«, hauchte Betty. »Klasse«, kicherte Bunny. »Aber wie hast du das geschafft, ohne aufgefressen zu werden?«, fragte Jean. David lächelte und blickte sinnend in die Ferne. »Ganz leicht war es nicht«, sagte er stolz. »Als ich vor den Käfigen stand, sprangen die hungrigen Bestien gegen die Gitterstäbe und ich hatte Angst, dass die Tiger ausbrechen könnten. Ich ging ins Verwaltungsgebäude und holte mir einen Knäuel groben Bindfaden und eine Schachtel mit langen Nägeln. Dann habe ich den Bindfaden in lange Stücke geschnitten und an das eine Ende jeder Schnur einen Nagel geknotet. Anschließend habe ich die Bolzen aus den Riegeln gezogen und stattdessen die Nägel hineingesteckt.« Als Pycroft zurückkam, stieg ich mit meinen Schnüren ins Luftschiff. Dann flogen wir los, die Nägel lösten sich und die Tiere brauchten nur noch die Käfigtüren aufzustoßen. So habe ich's natürlich nur bei den wilden Tieren gemacht. Die anderen, Giraffen und so, hatte ich vorher rausgelassen. Arme Viecher, ich fürchte, die Löwen und Tiger haben einige davon verspeist. Die anderen hatten diesem abenteuerlichen Bericht atemlos zugehört. »Ich schlage vor, dass David erschossen wird«, sagte Neil ernst. »Erschossen?« rief Michael, noch ganz begeistert von Davids Bericht. »Erschossen? Erschossen dafür, dass er England in einen richtigen Dschungel verwandelt hat? Ich finde, er verdient einen Orden.« Die anderen Dummköpfe waren derselben Meinung und Neil ging niedergeschlagen zu Bett. Fortsetzung folgt. Die Stelle, wo ich die Tiere im Zoo befreie, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Käfige haben keine Riegel mit Bolzen. Sollten sie aber haben. Und Hunde bilden keine Rudel. Jedenfalls nicht auf Dauer. Genau. Fuchshunde und Wolfshunde tun sich nie mit richtigen Wölfen zusammen. Neil, das war keine Glanzleistung. Stimmt. Das kommt alles nur daher, dass ihr keine Ahnung vom dialektischen Materialismus habt. Und was hat das mit Hunden zu tun? Bisher haben die Philosophen die Welt immer nur verschieden interpretiert. Es kömmt aber darauf an, sie zu verändern. Ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, zitierst du Marx. Mit den Ratten hattest du auch Unrecht. Was für Ratten gilt, gilt auch für Hunde. Blödsinn. Ich finde es doof, in Summerhill zu bleiben, wo wir doch wirklich die letzten Menschen sind. Ich will nach London und die Läden ausräumen. Ja. Wir könnten im Buckingham-Palast wohnen und ins Kino gehen. Ins Kino? Oh, ach so, das habe ich ja glatt vergessen. Wir hätten ja niemanden, der das Filmdings da bedienen kann. Und keine Elektrizität. Aber trotzdem stelle ich mir London ganz lustig vor. Was meinst du, Neil? Vielleicht. Vielleicht fahren wir das nächste Mal nach London. Das nächste Mal. Nils Vorschlag, nach London zu reisen, wurde von den Kindern stürmisch begrüßt. Alle drängten ins Luftschiff und in einer halben Stunde war man bereits über der St. Paul's Kathedrale. Auf Jeans Anregung landete Pycroft direkt vor dem Buckingham-Palast. Alle stürzten sofort in den Palast, um festzustellen, wie ein Steinkönig aussieht. Aber sie konnten ihn nirgends finden. Schließlich fiel Gordon ein, dass der König gerade in Urlaub gefahren war. Er kreuzte immer mit seiner Yacht vor der irischen Küste. »Umso besser«, sagte David. »Wir hätten ihn irgendwo abstellen müssen, wenn wir uns in seinem Zimmer einquartieren wollten. Und es ist nicht sehr loyal, einen König irgendwo abzustellen.« »Sein Kopf könnte abfallen wie der vom alten Corks«, meinte Betty. »Oder wie der von Karl dem Zweiten«, fügte David hinzu, der bei Neil Geschichte hatte. Sie fanden den Palast herrlich. Als die Wolke kam, war die Palastwache gerade vor dem Eingang angetreten und jetzt stand sie in Hab-Acht-Stellung da, eine schnurgerade Reihe aufrechter Steinmänner. Robert grinste und gab dem Sergeant einen kräftigen Schubs und die ganze Reihe purzelte übereinander wie Dominosteine. Die Kinder schüttelten sich vor Lachen und liefen durch die Stadt, um die Schlangen vor den Theater- und Kinokassen umzustoßen. Michael hatte am meisten Glück. Er fand in der Oxford Street eine Kette von Polizisten. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopf und stieß sie an, sodass sie alle seitwärts umkippten. Nun wandte man sich den Geschäften zu. Neil ging zu Buck and Ryan, um dort endlich all die Werkzeuge zu besorgen, die er sich schon immer gewünscht hatte. Pycroft jedoch teilte ihm höflich, aber bestimmt mit, er habe nicht die Absicht, sich sein schönes Luftschiff mit 7 Drehbänken, 4 Schleifmaschinen und 3 Tonnen Werkzeug verschiedenster Art vollstopfen zu lassen. Die Jungs begaben sich unverzüglich zu den Waffenhandlungen. Danach kam die Spielwarenabteilung der großen Kaufhäuser an die Reihe. Evelyn ging in den größten Schallplattenladen Londons und hörte sich den ganzen Nachmittag Platten auf einem Koffergrammophon an, denn das elektrische Grammophon funktionierte ohne Strom ja nicht. Später fand sie einen batteriebetriebenen Plattenspieler. Betty klapperte die Boutiquen der Bond Street ab. Abends erschien sie mit 3 Diamanthalsbändern, 5 juwelenbesetzten Diademen im Haar und einem Sortiment kostbarer Armbanduhren. Jean verbrachte den Nachmittag in einer Konditorei und musste in den Palast zurückgetragen werden. Neil und Pycroft beendeten ihren Ausflug im Weinkeller des Hotels Ritz. Bunny, der sie gesucht hatte, wurde mit Gesang empfangen. »Nach Hause«, hieß es, »nach Hause gehen wir nicht, bis das der Tag«, Bunny empfahl sich. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass der Zustand in den Londoner Straßen alles andere als normal war. Es war nicht leicht, sich seinen Weg zwischen Massenkarambolagen von Taxis und steinernen Menschenmengen hindurchzubahnen. An Autofahren war erst recht nicht zu denken. Einige herrenlose Hunde liefen herum, aber von den Zootieren war nichts zu sehen. Die Kinder besuchten den Zoo und fanden nur noch einige Affen und Reptilien vor. Sauber abgenagte Knochen verrieten, dass die Raubtiere viele von den Vierfüßlern, die sich nicht auf die Bäume, in die Lüfte oder ins Wasser hatten retten können, aufgefressen hatten. Eines Abends fragte Neil, während er sich auf dem Königsthron zurücklehnte, »Habt ihr nicht Lust, eure Familien zu besuchen?« Gordon, der sich gerade die Krone aufprobierte, meinte, »Das ist gar keine schlechte Idee.« Am nächsten Tag ging er nach Hause und kam abends zurück in den Palast. »Wie geht es den alten Herrschaften?« erkundigte sich Neil. Überschwänglich war die Begrüßung nicht gerade, grinste Gordon. »So?« »Meine Mutter war nicht da, aber mein Vater war im Garten. Ein Gutes hat die Sache mit der Wolke. Man spart das Geld für den Grabstein. Man stellt einfach die Leute im Garten auf und jeder ist sein eigener Grabstein.« Pycroft und Neil wollten fort, aber die Kinder weigerten sich, London zu verlassen. Die Männer berieten sich in der Bar des Criterion-Theaters. »Die Kinder wollen mir gar nicht gefallen«, sagte Pycroft. »Sie sehen so blass und kränklich aus.« »Vitaminmangel«, konstatierte Neil, »kein frisches Gemüse, kein Obst, Mangel an Vitamin C. Wir sollten aufs Land zurückgehen.« »Sie wollen aber nicht«, wandte Pycroft ein. »In dem Fall«, meinte Neil scherzend, »wäre es besser, sie abzuschlachten. Lieber ein rascher Tod, als an Vitaminmangel dahin zu siechen. Wir geben ihnen noch bis zum Wochenende Zeit. Wenn sie dann nicht mitkommen wollen, lassen wir das Maschinengewehr sprechen.« Die Männer lachten. Sie konnten nicht ahnen, dass David und Bunny hinter einem Rumpfass lauschten. Als Neil und Pycroft in den Palast schwankten, pfiff ein Schuss über ihre Köpfe hinweg. »Diese Dummköpfe spielen mit den Gewehren herum«, murmelte Neil. Als sie sich dem Palast näherten, hörten sie David herausfordernd rufen, »Wer da?« »Gut Freund.« »Gut Freund?« »Pycroft und Neil.« Scharf und deutlich kam die Antwort. »Verräter! Man hat euch in der Criterion Bar belauscht. Gebt's ihnen, Jungs!« Eine Salve krachte. Die Männer flohen und versteckten sich hinter einer versteinerten Kompanie des Dorset-Regiments. Dann machten sie sich davon. Der Krieg war ausgebrochen. Die beiden beschlossen, ihr Hauptquartier im Tower aufzuschlagen. Sie wussten, dass sie dort genügend Waffen vorfinden würden. »Zahlenmäßig sind sie uns überlegen«, sagte Pycroft. »Jetzt müssen wir uns auf unser Köpfchen verlassen. Zunächst einmal müssen wir aus den Wachen eine Barrikade errichten und einer von uns muss immer wach bleiben.« »Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte Neil. »Bei den vielen Läden werden Sie uns bald vergessen haben. Sie spielen nur ein bisschen Krieg. Ihnen geht es in erster Linie ums Abenteuer.« Pycroft erklärte sich bereit, den Kundschafter zu machen. Als er zurückkam, berichtete er, »Da unten im Hof bin ich aber tüchtig erschrocken. Da stand ein kleiner, versteinerter Grenadier und hielt eine Fanfare an die Lippen. Ich könnte schwören, dass die Fanfare tut gemacht hat.« »Reine Nervensache«, beruhigte ihn Neil. »Sie sind nervös, Pycroft. Ich komme mit und wir sehen uns Ihren Fanfarenbläser mal an.« Sie stiegen in den Hof hinunter. Der Trompeter war nicht mehr da. Aber auf dem Boden lagen seine scharlachrote Uniform und die Fanfare. Verdutzt starrten sie darauf. Dann hörten sie Michaels Stimme hinter der Mauer. »Blenden die Idee von dir, dich als versteinerter Trompeter zu verkleiden. Spionage und zugleich Demoralisierung des Feindes«, sagte er zu Robert. Neil verbrachte den Nachmittag damit, unschuldigen steinernen Bläsern mit einem Hammer auf den Kopf zu hauen. Am nächsten Morgen war der Hof mit merkwürdigen Gestalten bevölkert. Die Kinder hatten Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett geplündert und alle berühmten Verbrecher und Mörder aus der Schreckenskammer herangeschafft. »Mein Gott«, schrie Pycroft entsetzt, »ihre Köpfe bewegen sich.« Sie wussten nicht, dass der listenreiche David sich hinter der Mauer als Marionettenspieler betätigte. »Eine widerliche, unmenschliche Art, Krieg zu führen«, beklagte sich Neil leidenschaftlich. »Dies ist kein Krieg mehr, dies ist schon schiere Barbarei.« »Und wer hat damit angefangen?« fragte ein kleiner Amor, der den Brunnen schmückte. Dann ließ Betty Pfeil und Bogen fallen und verschwand hinter der Mauer. Bald waren die beiden Männer dem Wahnsinn nahe. In jedem steinernen Polizisten sahen sie einen Feind. Jedes Dienstmädchen konnte Tod bedeuten. »Wir müssen hier weg«, sagte Neil. »Schnell zum Fluss.« Mitten in der Nacht schleppten die Männer ihre Maschinengewehre zur Themse. Hier fanden sie ein Motorboot und ließen sich stromabwärts treiben. Sie fürchteten, ihre Flucht könnte bemerkt werden und wagten deshalb nicht, den Motor anzustellen. Bei Chatham gingen sie vor Anker und verbrachten den Rest der Nacht schlaflos. In der Morgendämmerung sahen sie, dass die Hood in der Nähe vor Anker lag. »Ein trauriger Anblick«, seufzte Pycroft, »das größte Kriegsschiff der Welt. Und was ist aus ihm geworden? Ein Massengrab versteinerter Matrosen.« »Denkste«, brüllte Bunny, und eine 42er-Kanone krachte los. Die Granate schlug auf der Hammersmith-Brücke ein, denn die einzige Entfernung, die Bunny abschätzen konnte, war die Entfernung zwischen Vorspeise und Nachspeise. Jetzt erschienen die Kinder mit Handgranaten auf der Kommandobrücke und hätte sich nicht der typische Londoner Nebel just in diesem Augenblick auf den Fluss gesenkt, so hätte diese Geschichte ihre beiden Helden verloren. Der Nebel aber rettete sie. »Wir sollten in den Buckingham-Palast zurückgehen. Da werden sie uns nie suchen«, schlug Neil vor. »Ausgezeichnete Idee«, sagte Pycroft. »Wir werden ganz auf Nummer sicher gehen und Polizeiuniformen anziehen. Wenn die Kinder kommen, erstarren wir einfach. Dann halten sie uns für versteinerte Polizisten.« Der Plan musste leicht abgeändert werden, weil es keine Polizeiuniform gab, die dem dicken Pycroft gepasst hätte. Schließlich fanden sie im Kriegsministerium mehrere Generalmajore, die Pycrofts Figur hatten. Neil zog sich eine Polizeiuniform an und setzte sich einen Helm auf. Dann aßen sie in den Privatgemächern des Königs zu Mittag. Sie waren gerade fertig und wollten den Tisch abräumen, als sie Schritte hörten. Sie fuhren hoch und nahmen unauffällige Stellungen ein. Neil stellte sich hin wie ein Polizist und Pycroft bückte sich, als wollte er ein Stück Papier aufheben. »He, was ist denn hier los?«, fragte Jean. »Sie haben uns die Fressalien geklaut«, meinte Evelyn. »Sie müssen im Palast sein, der Kaffee dampft noch. Los, alles durchsuchen!« Die Kinder liefen aus dem Zimmer. »Wir sind Idioten«, flüsterte Neil. »Wir hätten zum Luftschiff gehen sollen.« »Zu spät«, sagte Pycroft. »Still, sie kommen zurück.« Die Kinder waren offenbar verwirrt. David sah sich aufmerksam im Zimmer um. »Komisch«, sagte er. »Was?«, fragte Jean. »Guck dir mal den Bobby da an, steht im Schlafzimmer des Königs von England und stoppt mit erhobener Hand den Verkehr.« »Reine Gewohnheit«, entschied Gordon. Pycroft musste niesen. Der Kampf war kurz und erbittert und bald waren die Männer an Händen und Füßen gefesselt. Die Kinder berieten, was mit ihnen geschehen sollte. »Verräter verdienen den Tod«, sagte Michael genüsslich. »Das versteht sich von selbst«, stellte Bunny fest. »Die Frage ist bloß, wie wir sie zum Tode befördern.« »Tod durch Erschießen«, schlug Betty vor. Sie las gern Kriegsgeschichten. »Nein«, sagte Robert, »ich bin mehr für die militärische Art und Weise. Wir nehmen ihnen die Fesseln ab und lassen ihnen einen Revolver da. Dann verlassen wir den Raum und sie geben sich einen ehrenvollen Tod.« Man einigte sich auf dieses Verfahren. Bald waren Neil und Pycroft mit dem Revolver allein im Zimmer. »Après vous«, sagte Neil mit seinem unnachahmlichen Pariser Akzent. »Machen Sie sich nicht lächerlich«, murrte Pycroft. »Warum sollen wir uns erschießen? Wir schießen zweimal in die Luft, dann glauben Sie, wir hätten Selbstmord begangen. Wenn Sie dann hereingerannt kommen, rufen wir Hände hoch.« »Bravo«, sagte Neil anerkennend. Zwei Schüsse bellten auf und die Kinder stürzten herein. »Hände hoch«, knurrte Neil grimmig. Die Kinder ließen ihre Hände, wo sie waren. »Hände hoch oder ich schieße!« Die Kinder rührten sich nicht. Neil drückte ab, es machte Klick und die Kinder brüllten vor Lachen. »Glaubt ihr, wir wären so doof, dass wir euch mehr als zwei Patronen geben?« krähte David. Dann huschte Zornesröte über sein Gesicht. »Ihr elenden Verräter«, knirschte er, »für euch gibt es jetzt nur noch die Folter. In den Tower mit ihnen und die Daumenschrauben angelegt.« Evelyn drehte abwesend an den Radioknöpfen herum. Plötzlich ertönte eine tiefe, laute Stimme. »Achtung, Achtung! Hier ist der Deutschlandsender. Achtung!« »Das ist Deutsch«, japste Robert. »Jetzt sind wir doch nicht die Einzigen. Was hat er gesagt, Neil?« »Warum sollte ein Kriegsgefangener den Folter und sicherer Tod erwarten, seinen Henkern gefällig sein?« versetzte Neil würdig. Die Kinder tuschelten. Michael trat vor. »Wir bieten euch freies Geleit an, wenn du uns übersetzt, was er gesagt hat.« Neil schüttelte den Kopf. »Das genügt nicht«, sagte er mit fester Stimme. »Noch ist die Kriegsschuldfrage nicht geklärt. Wir haben den Krieg nicht begonnen.« »Verfluchter Lügner«, zischte Evelyn wütend. »Ihr wolltet uns alle Meuchlings abknallen.« »Das war doch nur ein Witz. Wir machten uns Sorgen um eure Gesundheit.« Robert seufzte. »Ich glaube, wir werden uns alle bald Sorgen um unsere Gesundheit machen müssen, wenn diese deutschen Typen noch leben. Da es Deutsche sind, wollen sie wahrscheinlich die ganze Welt erobern. Was hat er gesagt, Neil?« »Nicht viel«, sagte Neil und übersetzte ihnen die Worte des Sprechers. »Das gefällt mir nicht«, beklagte sich Betty. »Niemand hat das Recht, noch am Leben zu sein. Die Welt gehört uns.« Und die anderen stimmten ihr stürmisch zu. »Ich meine«, sagte David, »wir sollten nach Deutschland fliegen und diese Burschen aufstöbern.« »Und wenn ihr sie gefunden habt?« fragte Pycroft. »Tja«, sagte David unverbindlich. »Damit ist Schluss für heute. Nächstes Mal fahren wir nach Deutschland. Fortsetzung folgt.« Zu überzogen. Ja, genau. Die Geschichte mit dem Tower ist auch doof. Und wie kommt die Hurt plötzlich nach Chatham ohne Dampf und ohne Heizer? Ja, David hat recht. Wie können wir die Wachsfiguren von Madame Tussauds zum Tower schaffen, wenn die Straßen mit Leuten und Autos verstopft sind? Mit der U-Bahn Charing Cross umsteigen. Die U-Bahn ist nicht mehr in Betrieb. Ja, genau. Ihr seid auf den Schienen gegangen. Mit Fackeln. Nein, die Züge sind alle zusammengestoßen und blockieren die Strecke. Tja. Das beweist wieder, wie wenig ihr von Naturwissenschaft versteht. Die grüne Wolke war nicht sehr viel schwerer als Luft, sie sank also nur sehr langsam in die U-Bahn-Schächte. Langsam genug, dass die Zugführer merkten, wie ihnen komisch wurde und noch eine nächste Station erreichen konnten. Dieser Neil, der findet immer eine Ausrede. Jedenfalls hängt mir London ein wenig zum Hals raus. Ich will mit Löwen und Tigern kämpfen. Ich finde es doof, gegen dich und Pycroft zu kämpfen, wenn nur noch so wenige von uns übrig sind. Ja, echt. Hör mal, Neil, wenn du eine Geschichte erzählst, musst du sie richtig erzählen. Ja, genau. Du sagtest, du würdest es mir nie verzeihen, dass ich das weiße Rössel angezündet habe. Du würdest dich schon noch rächen. Rache lässt manchmal auf sich warten, Betty. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Sei auf der Hut. Sie flogen nach Deutschland. Pycroft sagte, wahrscheinlich wurde die Nachricht von einem Flughafen gesendet. Wenn jemand überlebt hat, muss er, genau wie wir, über der Wolke gewesen sein. So überflogen sie Hamburg, Berlin, Dresden, München und alle anderen Städte mit einem Flughafen. Alles war tot. Allmählich habe ich es satt, mir ewig diese Deutschen mit ihren versteinerten Heil-Hitler-Armen anzusehen, gähnte Betty. Ich bin dafür, dass wir wieder nach Hause fahren. Vielleicht gibt es noch ein paar Bergsteiger, die über der Wolke waren. Welches ist der höchste Berg in Deutschland, Neil? Neil sagte es ihm, aber David konnte den Mount Everest nicht auf der Landkarte finden. Hier ist einer, der ganz schön hoch aussieht. Zugdingsbums oder so. Die Zugspitze, nickte Pycroft. Versuchen wir es mal mit der Zugspitze. Er lenkte das Luftschiff in die Bayerischen Alpen. Als sie über der Zugspitze waren, blickten alle angestrengt durch die Ferngläser nach unten. »Da«, rief Bunny plötzlich, »da schwenkt doch jemand eine Nazi-Fahne!« So war es. Neil ergriff die Flüstertüte und forderte den Mann in seinem besten Deutsch auf, ins Tal hinabzusteigen, da das Luftschiff nicht auf dem Gipfel landen könne. Der Mann rannte ins Tal, das Luftschiff sank langsam. Sie landeten und der Mann kam keuchend auf sie zu. Alle starrten ihn an. Er war in Lumpen gehüllt, unrasiert und sah aus wie der Schneemensch persönlich. Gordon fingerte instinktiv an seiner Pistole herum. Der Deutsche versuchte zu sprechen, aber seine Worte ergaben keinen Sinn. Pycroft reichte ihm ein großes Glas Schnaps. Seine Wangen bekamen Farbe und sein Blick belebte sich. »Der arme Mann«, murmelte Betty. Sie war den Tränen nahe. Der Deutsche sah sie an und dann zog ein Lächeln über sein Gesicht. »Englisch?« fragte er. »Gut, I speak a little English, by them I am, not true?« Die Kinder lachten und er lachte mit. Dann erzählte er ihnen seine Geschichte. Er hieß Fritz Apfelkuchen und war 52 Jahre alt. Er war Funker von Beruf. Auf der Zugspitze sollte er ein neuartiges, tragbares Funkgerät testen. So war er der Wolke entronnen. Er war völlig verwirrt, weil er die grüne Wolke nicht bemerkt hatte. Als er ins Dorf hinunterkam, waren alle Leute versteinert gewesen und er hatte geglaubt, er sei übergeschnappt. Die Kinder erklärten ihm die Sache mit der Wolke. Er wunderte sich nicht schlecht. Dass die Menschheit ausgestorben war, schien ihn weniger zu stören. »Ich finde es nur schade, dass ich mit niemandem mehr funken kann.« »Was haben Sie jetzt vor?« erkundigte sich Neil. »Sie können doch nicht so Mutterseelen allein in Deutschland bleiben. Sie sollten mitkommen nach England.« Fritz schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »das geht nicht. Ich bin Deutscher. Deutschland ist mein Vaterland und hier bleibe ich. Aber wir können uns ja immer über Funk unterhalten.« machte Neil, »leider versteht keiner von uns etwas vom Funken.« »Du vielleicht nicht. Wir verstehen was vom Funken«, sagte Gordon und die anderen Jungs brummten zustimmend. Pycroft legte sich ins Mittel. »Lasst es euch doch von Fritz beibringen.« Der Vorschlag wurde angenommen. Sie flogen nach Berlin und Fritz baute ihnen einen kleinen Sender, den sie nach England mitnehmen sollten. Er war stark genug und man konnte ihn mit Autobatterien betreiben. »Ich bin dafür, dass wir nach Summerhill zurückfahren«, sagte Jean. Sie stimmten alle zu. Sie waren richtig froh, wieder zu Hause zu sein, obwohl alles ziemlich verwildert und nicht gerade einladend aussah. Es war ein guter Sommer gewesen, überall wucherte Gras. Die Kieswege waren grün und sogar auf den Asphaltstraßen zeigten sich hier und da schon grüne Büschel. Chads Bart war verwittert und abgebrochen. Evelyn klebte ihm einen neuen Bart aus Heu an. Am nächsten Tag hatten ihn die Ratten abgefressen. Überhaupt hatten sich die Ratten im ganzen Haus breit gemacht und waren über die Rückkehr der Menschen gar nicht erfreut. Vollgefressen und arrogant sahen sie aus. Die Kinder fragten sich, wovon die Biester so fett geworden waren. Dann entdeckten sie überall Skelette von Schweinen, Kühen und Pferden und wussten Bescheid. »Wenn ihr mich fragt«, orakelte Robert düster, »wird es nicht mehr lange dauern, bis sie alle Tiere aufgefressen haben. Dann kommen wir dran.« »Ich kann mir einen schöneren Tod vorstellen, als in Raten von Ratten verspeist zu werden«, sagte Pycroft. Die Kinder schauderten. »Ich weiß was«, rief Gordon plötzlich. »Was weißt du?« »Wie wir die Ratten loswerden. Wir besorgen uns Terrier und bilden sie zu unserer Leibwache aus.« »Eine hervorragende Idee«, meinte Neil. »Aber wie willst du die Terrier einsammeln? Die leben doch längst wie Wölfe in Rudeln. Und wenn ihr wirklich ein paar fangen könntet, ist noch lange nicht raus, ob sie nicht die Ratten ignorieren und sich an uns gütlich tun. Wir könnten ihnen vielleicht die Welpen abnehmen, und die richten wir dann auf Ratten ab.« Dieser Plan schien einigermaßen praktikabel. »Aber zu Fuß schaffen wir es nie«, erklärte David. »Wir müssen uns Pferde besorgen.« Das war leichter gesagt als getan. Es gab nur noch sehr wenige Pferde. Die meisten waren auf eingezäunten Weiden gewesen, wo die Hunde mit ihnen leichtes Spiel gehabt hatten. Neil schlug einen Ausflug in die schottischen Hochmoore vor. Dort mussten mehr Pferde überlebt haben, denn dort konnten sie leichter fliehen. »Aber wie«, warf Bunny ein, »wollte man sie nach Summerhill bringen, gesetzt den Fall, man fände sie. Für Pferde war das Luftschiff zu klein.« »Sehr wahr«, bestätigte Neil. »Aber wir könnten sie von einem schottischen Hafen aus verschiffen.« Das klang nicht übel. Man flog nach Schottland. Und richtig, in rauen Mengen galoppierten hier wilde Pferde mit wehenden Mähnen durch die Gegend. Pycroft schlug Folgendes vor. »Wir suchen eine Herde und scheuchten sie mit dem Luftschiff in eine enge Schlucht, wo sie nicht mehr entkommen können.« Dieser Plan wurde gut geheißen und sie trieben eine Herde in ein geeignetes Tal, an dessen Ende sich Felsen auftürmten, so dass die Pferde in der Falle waren. Sie hatten eine große Herde erwischt, etwa 300 Tiere. Pycraft war vor vielen Jahren Cowboy gewesen und zeigte ihnen, wie man mit dem Lasso umgeht. Sie übten an versteinerten Schäfern, die in der Nähe standen. Pycraft brachte ihnen bei, wie man das Seil im richtigen Augenblick plötzlich straff anzieht. Bei diesem gekonnten Ruck gingen jedes Mal die Schäferköpfe ab. Bald hatten die Kinder den Bogen raus. Zunächst waren die Pferde scheu geworden, weil die meisten von ihnen noch nie einen Menschen gesehen hatten. Aber allmählich gewöhnten sie sich an die Zweibeiner, die jeden Tag friedlich mit dem Lasso trainierten und ließen sich nicht mehr beim Grasen stören. Das Weitere ist schnell erzählt. Sie fingen 9 Pferde, eins für jeden. Pycraft allerdings ging leer aus, denn natürlich gab es kein Pferd, das ihn hätte tragen können. »Wir fliegen zurück und warten, bis ein Elefant vorbeikommt. Den fangen wir dann ein«, tröstete ihn Betty. Mit den Pferden gab es einige Scherereien. Sie schlugen aus, bockten und kämpften, aber schließlich waren alle aneinander gekoppelt und mit einem dicken Seil ans Luftschiff gefesselt. Dann ging es im Tiefflug langsam seewärts. In dem kleinen schottischen Hafen Bocky fanden sie ein passendes Schiff. Neil und Pycraft erklärten sich großzügigerweise dazu bereit, das Luftschiff nach Hause zu fliegen, während die Kinder die Pferde mit dem Schiff nach Sizewell bringen wollten. »Glaubt ihr, dass ihr mit dem Schiff allein fertig werdet?«, fragte Neil zweifelnd. »Aber klar doch«, antworteten sie gekränkt. »Na denn, klar Schiff!« Die Kinder würdigten ihnen keine Antwort. Auf dem Heimflug bemerkte Neil, »ich mache mir wirklich Sorgen. Sie wissen nicht, wie man Kurs hält, nichts von Klippen und Untiefen. Die Feuerschiffe und Leuchttürme sind längst außer Betrieb. Wir hätten sie nicht allein lassen sollen.« »Die schafften das schon«, meinte Pycraft. Das Schiff lag immer noch im Hafen, denn zunächst musste Nahrung für Mensch und Tier beschafft werden. Die Kinder hatten keine klare Vorstellung von Pferdefutter und so mussten sie aus ihren Fehlern lernen. Evelyn versuchte es bei ihrem Pferd mit einer Dose Sardinen, ohne Erfolg. Betty stellte in der Kombüse ein prächtiges Menü zusammen. Tomaten aus der Büchse, Corned Beef, gekochte Mohrrüben, Vanillepudding. Es roch köstlich und Betty wunderte sich nicht schlecht, als ihr Pferd die Sache beschnüffelte und danach geflissentlich in eine andere Richtung blickte. »Alles, was ich über Pferde weiß, ist, dass sie Gras fressen«, sagte Jean. »Aber wir können wohl kaum eine Wiese aufs Schiff laden.« »Vielleicht fressen sie auch Heu«, schlug David vor und plünderte einen Heuschober. Der Erfolg war überwältigend und den ganzen Tag karrten sie Heu heran. Nachdem die Frage der Verpflegung geklärt war, wandten sie ihre Aufmerksamkeit dem Schiffsmechanismus zu. Es handelte sich um ein Dampfschiff, 1000 Bruttoregistertonnen. Man musste Kessel anheizen und Feuer schüren, was den Jungs großen Spaß machte. Die Mädchen kümmerten sich um Proviant und Kombüse. Es dauerte, bis die Kessel unter Dampf standen, und dann erhob sich die Frage, wer steuern sollte. Durch einfaches Handaufheben wählten die Kinder Robert zum Kapitän, da sein Onkel einen Mann kannte, dessen Bruder Kapitän auf einem Vergnügungsdampfer war. Robert setzte einen Südwester auf und schritt auf der Kommandobrücke auf und ab. Er war ungeheuer stolz auf sich und gab merkwürdige Laute von sich. »Alle Mann in die Wanten! Jeden Fetzen Leinwand setzen, ihr Kanaken! Hoch mit dem Anker!« »Hoch mit kommt vor dem Fall«, karlauerte Gordon, der das Deck schrubben musste. Der Kapitän verbat sich solche aufrührerischen Redensarten. Erstaunlich, wie eine Kommandobrücke jemanden verändern kann. »Ablegen«, befahl der Kapitän, und alle legten ihre Jacke ab. David, der erste Maschinist, stand im Maschinenraum. »Volle Fahrt voraus«, signalisierte der Kapitän, und David betätigte einen Hebel. Das Schiff krachte rückwärts gegen die Mole, und es entspann sich ein langes, bissiges Telefongespräch zwischen Brücke und Maschinenraum. Betty empfahl, bei der Wahl der Ausdrücke doch wenigstens auf die Pferde etwas Rücksicht zu nehmen. Robert signalisierte weiter vor sich hin, David probierte sämtliche Hebel aus, und schließlich gelang es ihm, das Schiff auf eine Sandbank zu setzen. Während sie auf die Flut warteten, hielten sie eine Versammlung ab und wählten Bonnie zum Kapitän und Gordon zum ersten Maschinisten. Die Flut kam und machte das Schiff wieder flott. Sie dampften aufs offene Meer hinaus, der Kapitän ging auf Südkurs, die Maschinen stampften rhythmisch, Die See war ruhig und die Mannschaft schlief den Schlaf der Gerechten. Am Ufer kam eine Stadt in Sicht. »Newcastle«, erklärte Bunny Lloyd selig. »Ich wusste nicht, dass Newcastle so gebirgig und bewaldet ist«, sagte Robert, der eigentlich nur neidisch auf Bunnys Kapitänswürde war. »Das liegt daran«, meinte Bunny hochfahrend, »dass du zu oft Erdkunde geschwänzt hast, junger Freund.« »Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa«, Jean klapperte mit den Zähnen. »Es ist bitterkalt. Wenn wir in Richtung Süden führen, müsste es wärmer sein.« »Das ist ein Hochdruckkeil über Island, der in südwestlicher Richtung kalte Meeresluft«, begann Bunny. Dann sah Robert Schnee an der Küste. »Merkwürdig«, unterbrach er, »wir fahren nach Süden. Es schneit. Im Oktober. Ich schlage vor, wir gehen hier an Land und sehen nach, wo wir sind.« »Da vorne ist Scarborough«, sagte Bunny ungnädig. »Ich weiß genau, wo wir sind.« Die Mannschaft aber bestand auf Roberts Vorschlag und man steuerte den Hafen an. »Bergens Fiskeboller«, buchstabierte Robert. »Grundgütiger Himmel, dieser Künstler hat uns nach Holland gefranst.« »Schweden«, berichtigte Betty. »Kein Wunder, dass es kalt ist. Wir brauchen einen neuen Kapitän.« Evelyn wurde gewählt und sie brachte das Schiff sofort auf südlichen Kurs. Sie fuhren die ganze Nacht in südlicher Richtung und am Morgen waren sie wieder in Bergen. So wurde Betty Kapitän. Betty war ein guter Kapitän und jetzt fuhren sie wirklich nach Süden. »Nun sind wir schon eine Woche unterwegs«, beklagte sich Gordon, »und wir sollten eigentlich längst in Sizewell bei Leeston bei Summerhill sein. Stattdessen ist nicht einmal mehr Land in Sicht. Und das Barometer fällt. Das gefällt mir nicht. Wenn ein Sturm aufkommt, ist Betty machtlos.« Der Sturm brach aus. Betty war machtlos und das Schiff schlingerte und knarrte bedenklich. Betty musste sich an der Kommandobrücke festschnallen. Die armen Pferde waren verängstigt und seekrank. Die ganze Mannschaft war seekrank. Aber, seekrank oder nicht, die Kessel mussten unter Dampf gehalten werden. »Wir müssen beidrehen«, brüllte Bunny. »Was müssen wir drehen?«, brüllte Betty. »Weiß ich doch nicht«, brüllte Bunny. »Aber bei Sturm muss man immer beidrehen.« »Ich drehe langsam durch«, brüllte Evelyn. Ihr ging es sehr schlecht. Es war schrecklich. Der Sturm wütete 3 Tage lang. 72 Mal glaubten sie, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Dann legte sich das Unwetter, bald schien die Sonne wieder und das Meer war still und grün. »Es ist schon viel wärmer geworden«, verkündete Jean, die sich auf Deck sonnte. Abends gingen sie in Barcelona vor Anker. »Wir müssen nachts durch die Straße von Gibraltar geschlüpft sein«, vermutete Robert. »Schmeißt den Kapitän raus und versucht's nochmal mit mir!« So geschah es. Robert navigierte das Schiff mühelos zurück nach Gibraltar, hinaus in den Atlantik, und dann ging ihnen die Kohle aus. Jetzt entsannen sie sich ihres Funkgeräts und sandten ein SOS in den Äther. Wie durch ein Wunder empfing Neil ihren Hilferuf. »Wo seid ihr?« »Auf See! Wir haben keine Kohlen mehr und nur noch sehr wenig Proviant.« »Dass ihr auf See seid, kann ich mir vorstellen. Aber wo? Liegt ihr immer noch vor der schottischen Küste?« »Wohl kaum«, meinte David, der die Funkerei übernommen hatte. »Wir sind aus Versehen nach Barcelona gefahren.« »Nach Barcelona? Was zum Teufel wollt ihr in Barcelona?« »Vor 2 Tagen passierten wir Gibraltar.« »So. Naja, dann ist ja alles ganz einfach. Wenn ein Schiff untergeht, gibt es zuerst seinen genauen Standort durch. Ich bitte um Durchgabe der genauen Position.« »Ich möchte mich da nicht festlegen«, sagte David. »Links von uns ist ein großes Schiff, rechts sind ein paar fliegende Fische und...« »Welcher Breitengrad, welcher Längengrad, du Schwachkopf!« »Was ist das?« »Weiß ich auch nicht, aber jedes anständige Schiff hat welche an Bord. Seht vielleicht mal im Kapitänsspind nach. Hallo? Hallo?« Aber die Schiffsbatterien waren am Ende. Neil sah Pycroft an. »Wir müssen sie finden«, sagte er mit gepresster Stimme. Um es kurz zu machen, sie fanden die Kinder und zogen das Schiff längsseits eines White Star-Dampfers mit steinerner Besatzung. Sie bunkerten Kohlen und nahmen Essen und Fressen an Bord. Pycroft flog mit dem Luftschiff vor ihnen her und so erreichten sie irgendwann den Strand von Sizewell bei Leeston bei Summerhill. Das Schiff konnte hier wegen seines Tiefgangs nicht anlegen, deshalb flog Pycroft die Kinder nach Hause und am nächsten Tag holten sie die Pferde nach. Die Jungs ruderten in Booten hinaus und ließen die Pferde an Land schwimmen. Im nächsten Kapitel werden wir erfahren, wie die Pferde zugeritten wurden. Fortsetzung folgt. Ach, das mit dem Schiff war Käse. Solche Fehler würden wir nie machen. Mhm. Außerdem weiß jedes Kind, was beidrehen bedeutet. Man hält den Bug genau ins Zentrum des Sturms und macht halbe Fahrt. Hä? Ich dachte, es heißt, dass man klein beigibt und Ballast abwirft. Mädchen. Du hättest diesen Deutschen nicht ins Spiel bringen sollen. Ich finde es schöner, wenn wir ganz allein auf der Welt sind. Aber er ist ein feiner Kerl. Genau. Fein oder nicht fein, das kommt nicht in Frage. Schaff ihn uns vom Hals, Neil. Nicht nötig. Irgendwann stirbt er und dann ist Schluss. Er ist doch nicht verheiratet, somit kann er auch keine Kinder kriegen. Du bist auch nicht verheiratet. Nein, aber wenn wir erwachsen werden... Oh Gott, überlegt euch das mal, Freunde. Wenn wir erwachsen werden, gibt es niemanden zum Heiraten außer diesen widerlichen Spinatwachteln. Ja, du hast recht. Sie sind ziemlich mies. Aber wenn wir sie nicht heiraten, stirbt die menschliche Rasse aus. Wir können nur hoffen, dass Pycroft Sultan werden möchte und einen Harem braucht. Dann könnte es klappen. Wenn ihr unsere Männer werden sollt, wäre es für die menschliche Rasse das Beste, so früh wie möglich auszusterben. So komisch ist es gar nicht, ganz alleine auf der Welt zu sein. Lass eine neue Wolke kommen, die alle Leute wieder zum Leben erweckt, Neil. Und was macht Corks dann ohne Kopf? An der Geschichte gefällt mir eins nicht. Die Zeit fehlt. Wozu brauchst du Zeit? Na, nur so, Zeit. Du erzählst nicht, wie lange wir schon überlebt haben. Nie heißt es, am 10. August begab es sich das und so weiter. Wozu auch? Zeit wird von Ereignissen bestimmt. Eine Stunde Zahnschmerzen oder eine Stunde mit Evelyns Schallplatten ist eine lange, lange Zeit. Eine Stunde im Kino dagegen vergeht wie im Fluge. Wenn wir doch ins Kino gehen könnten. Kino? Wir müssen Hunde abrichten und sie will ins Kino. Zicke.